Kundgabe 5449. Empfangen durch Bertha Dudde am 26.07.1952. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Könnet ihr den Sinn dieser meiner Worte verstehen? Dass ich euch Wohnung verheiße im Hause meines Vaters, euch aber gleichzeitig zu verstehen geben will, dass für jedes meiner Geschöpfe die Wohnung bereit ist, die geeignet ist zur Aufnahme des Einzelnen, dass ich euch damit sagen will, was ihr auf Erden noch nicht erreicht habt, könnet ihr in meinem Reich noch anstreben, weil ich unzählige Möglichkeiten habe, euer Ausreifen im geistigen Reich zu fördern. Mir steht nicht nur die Erde zur Verfügung, sondern alle meine Schöpfungen sind Ausreifungsstationen für das noch unvollkommene Geistige, bis es endlich so weit ist in seiner Entwicklung, dass es in himmlischer Glückseligkeit Besitz ergreifen kann von den herrlichsten geistigen Schöpfungen. Denn überall ist es im Hause meines Vaters, im Bereich meiner unendlichen Liebe, und stets wird es sich dort aufhalten, wo ihm der Vater Wohnung bereitet hat, entsprechend seines Liebegrades und seiner Fähigkeit zu walten und wirken in dem Reich, das ihm von mir aus zugewiesen ist. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Kein Wesen ist heimatlos. Die ewige Heimat nimmt alle Seelen auf. Doch diese Heimat ist vielseitig gestaltet. Sie kann die herrlichsten Blumengärten und schönsten Paläste aufweisen. Sie kann aber auch endlos weite, öde Gegenden enthalten, deren Durchwanderung auch endlose Zeiten erfordert. Doch stets zweigen sich auch in jenen öden Gegenden Wege ab, die in blumenreiches Land führen. Und es kommt nur darauf an, ob die Wanderer dieser Wege achten, ob sie aufmerksam spähen nach einem Ausweg aus der Öde und diesen Ausweg auch betreten. Jeder wird aufgenommen in meiner ewigen Heimat. Und jedem steht es zu, Besitz zu ergreifen von einer Wohnstätte. Wie sie aber beschaffen ist, untersteht allein ihrem Wollen. Und darum sage ich, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Denn ein jeder Mensch, ein jedes Wesen bereitet sie sich selbst, je nach dem Grade seiner Vollkommenheit. Doch ob auch diese seine Wohnung noch so dürftig ist, sie kann durch seinen Willen und seine Arbeit wahrlich schnell umgestaltet werden und die lieblichsten Heimstätten können entstehen, so die Seele nur das Verlangen nach einer solchen hegt und eifrig nach Erfüllung strebt. Dann stehen ihr zahllose Helfer zur Seite und schaffen und wirken mit ihr. Und es kann ein paradiesischer Aufenthalt werden, wo zuvor eine öde und düstere Gegend war. Einmal kommt jede Seele in ihre wahre Heimat zurück. Doch solange sie noch unvollkommen ist, wird sie sich heimatlos fühlen, wenngleich sie schon das Reich betreten hat, von dem sie einstmals ausgegangen ist. Ich aber habe viele Schulhäuser. Und es wird die Aufwärtsentwicklung mit Sicherheit vorangehen, wenngleich oft lange Zeit dafür benötigt wird. Einmal wird auch der verlorene Sohn zurückkehren und wieder die Wohnung beziehen, die er einstmals besaß. Er wird im Vaterhaus weilen, wo alle Kinder versammelt sind um den Vater. Er wird liebevoll aufgenommen werden von der ewigen Liebe, die ihm den Platz anweiset, neben sich. Doch endlose Zeiten werden noch vergehen, bis alle meine Kinder heimgefunden haben, bis sie Wohnung nehmen können in meinem Hause. Endlose Zeiten werden noch vergehen, doch keines meiner Kinder gebe ich auf. Die Liebe des Vaters zieht sie, und dieser Liebe wird keines meiner Kinder ewig widerstehen können. Amen.